Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich habe auf Speichern geklickt. Ich habe eine Kassette. Ach so. Oh, ja. Warte ja. Mal. Ja, habe ich. Ja, läuft das Tape Deck mit? Dann können wir es notfalls. Ja, das Tape Deck läuft. Ah ja. Wo ist denn jetzt meine Kassette? Moment. meine eine Kassette. Huibu, ich habe nur eine Bibi Blocksberg. Ja, ich wollte gerade Huibu Folge 8 zum 12. Mal überspielen. Muss noch Tesafilm oben drauf. Da wird das Band auch besser. Können wir ein Geräuschequiz machen? Ja. Das war das Öffnen einer. Soll ich nochmal? Hätte ich erraten. Das war jetzt nicht so schwer mit der Vorrede. Ja, okay. Ja. Dann mit dem Klopfen der Kassette, damit sich das Band nochmal löst, meinst du, damit es halt schon klebt, oder? Genau. Wenn man die länger nicht gehört hat, ja, dann muss man dann die klopfen. War das schon mal erforderlich, damit sich das wieder richtig, damit sich das richtet. Mhm. Und dann könnte man sie jetzt auch abspülen. Die Magnetpartikel. Abspülen. Die Magnetpartikel sich auf dem Band. Erstmal waschen. Ausrichten. Vielleicht. Ja. Hallo? Magnetpartikel? Hallo? Ja. Oder? Keine Ahnung. Ich glänze mit Unwissen. Das kann ich gut. Man muss es nur laut genug sagen, dann geht's meistens. Ja, sehr schön. Dann können wir ja loslegen im Backhauscast in der Mai-Ausgabe 2020. Es ist die Folge Nummer 38, wie mir eben gesagt wurde. Und ich habe es auch dann so eingetragen in unserem Wahnsinnsskript, auch dass heute der 6. Mai ist. Das ist nicht wie verabredet der erste Montag im Monat, aber was soll's. Ich meine, es gibt auch manchmal andere schöne Dinge, die man am ersten Montag im Monat tun kann. Und so war es dann auch. Also haben wir jetzt Mittwoch. Und ich begrüße ganz herzlich den Klaus am Mikrofon. Hallo Klaus. Hallo Frank, ein fröhliches Servus aus München. In die Schalt- und Waldzentrale des Backhauscasts in Hunsheim. In Huns seinen Heim. In Huns seinem Heim. Genau, wo bis eben noch Rasen gemäht wurde. Oh. Also von daher, wenn ich zwischendurch mal hüstel, liegt das eher an der Pollenallergie als an irgendetwas anderem. Gartenmeditation. Genau, so tat ich vorhin noch. Es war halt irgendwie, irgendwer hat gesagt, das sei dran. So, das wurde dir da eine Information zugespielt, das ist mal wieder. Ja, ja, genau. Okay. Die fängt immer an mit kannst du nicht mal. Man könnte mal. Ja. Und dann endet das immer mit na gut. Ja, wir sind nicht alleine hier am Mittwoch. Also trotz der Verschiebung ist auch unser Gast gekommen, nämlich die liebe Steffi. Hi Steffi. Hallo. Ja, die derzeit amtierende Gastgeberin des Wanderwaffeleisens. Ein Traum in Rosa. Wunderbar, wunderbar. Hat der Ralf schön ausgesucht, finde ich. Total, also ich hätte das 1:1 so mir bestellt. Ja. Willkommen wir finden das nach wie vor großartig. Bitte? Ich dachte Pinocchio-Podcast. Der Klaus hat was gesagt von Pinocchio-Podcast. Klingbung. Das ist auch gut. Ja, wir finden es ja nach wie vor großartig, dass so viele Menschen sich bereit finden, hier unseren Spaß mitzumachen. Und ja, von daher, schön, dass du da bist, auch heute. Und herzlich willkommen hier in guter Gesellschaft, so wie ich das sehe. Wir haben ein paar Gäste on board hier auf der PodWG im Subchannel des Raucherbalkons. Sagt man so. Ja, ja, klingt gut. Das klingt sehr professionell. Kunst. Das S ist wichtig. Wir hätten auch Gästin SS. Nicht Gast. Ja. Habe ich das schon wieder falsch gemacht? Nee, macht nichts. Steht ja im Disclaimer auf unserer Homepage, dass alles auch sowohl die weibliche wie auch die, was immer du sein möchtest, Form hat. Man will ja das ist wichtig. Direkt auf die Füße oder die Füßinnen treten. Dann. Ja. Musst du auch Rasen mähen, Steffi? Habt ihr keinen Rasen? Wir haben keinen Rasen, also das stimmt so nicht. Wir haben ein bisschen Rasen, der ist aber sehr künstlich. Der muss nicht gemäht werden. Aber ich musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, als ihr das gerade erzählt habt, weil bei uns zu Hause ist das auch oft so, dass ich sage, wir könnten ja mal. Und und mein Mann ist wir. Ich gebe es ja zu. Ja, ich finde das ja auch ganz in Ordnung. Allerdings, dann könnte man ja auch sagen, ihr könntet ja mal. Und dann käme das ja noch besser, wenn man so angesprochen werden würde. Gleich direkt die Mehrzahl ansprechen. Naja. Genau. Du meinst hier den, wie heißt der, Pluralis Majestatis, dann wenigstens. Ja, genau. Der so. König des Rasenmähens. Ja, könnte eure Herrlichkeit jetzt mal vom Thron kommen und den Rasen mähen vielleicht? Das klingt auch lustig, ja. Klein Moment noch! Spanne er den Ochsen vor. Hebe er an zu mähen. Wohl an, so soll es sein heute mal. Schneide er das Gras geschwind. Ja. Wir machen gerade mit der jüngsten Tochter Mittelalter in der Schule. Also wir sind ja die Schule jetzt. Oh, ja. Haben wir jetzt die letzten Stunden auch ähnlich hier gesprochen. Holde Maid. Hören Sie mal so fröhlich sein, das Feuer zu entfachen so? In der Küche. Ah, wunderbar. Heieiei. Werter Herr Vater, für ja. 2 Goldmünzen werde ich das übernehmen. Genau. Und schon bist du auf einem Kamel und ziehst mit dem Scheich von dannen, liebe Tochter. Eure Pferde sind Kokosnüsse. Ja, genau. Den gab's auch. Als Einstimmung auf das Thema. Ich dachte, der deckt eine große Bandbreite ab, was so, wie das hätte sein können. Ja. Auf jeden Fall. Sehr wahrheitsgetreu. Ja. Ich denke, das ist schon verdammt nah dran, wahrscheinlich. Kann ja auch keiner genau sagen, von uns war ja keiner dabei. Siehst du es? Der Spaß wird, da gibt niemals auf. Genau. Ja, man munkelt, es war keiner von uns dabei. Ja, das stimmt. Ja, an manchen Tagen fühlt man sich zwar so, aber als ob man live dabei gewesen wäre. Ja, manchmal ist es auch die Antike, aber was willst du machen? Ja, ich wurde zumindest letztens in der Kita schon gefragt, ob ich, als ich geboren wurde, ob es da schon Fernseher gab. Ja, sehr schön. Oh. Du Tante, gab es da schon Fernsehen? Ja, schon etwa. Oh, das erinnert mich an was, gab es da schon Fernsehen? Wir hatten jetzt so eine kleine Videobesprechung, ich nenne es mal so, und es sollte darum gehen, den Pädagogen was über das Online-Lernen beizubringen, also so eine Art interne Schulung. Und ich habe das so vorbereitet. Und während ich das so vorbereitet habe, da kam mir so in den Sinn, dieses Schulfernsehen von früher. Ja, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Also das war zumindest zu unserer Generation so, dass dann im Fernsehen so ein Lehrer aufpoppte wie heißen denn diese Jackets mit diesen komischen, absurden Tweets? Du weißt genau, wen ich meine. Mit schulterlangen Haaren, dann so ein Bärtchen um die Schnüss rum, Und dann wurde Mathematik unterrichtet. Hallo. Ne, und genau an das erinnert mich das, was ich im Moment erlebe, als ob das jetzt wie Schulfernsehen Reloaded gerade läuft. Jeder sich mit dem Handy vor irgendeinen Screen stellt und sagt, so, liebe Schüler, das ist die Niere. Ja, die filtert hier euer Blut und raus kommt Pipi. So. Das verstehe ich nicht. Genau. Anatomieunterricht. Das ist meine Frau Brunhilde. Und jetzt zeigen wir mal die wichtigsten Organe. Oh, nee, bitte nicht. Nein. Nimm nicht Brunhilde, nimm nicht Brunhilde. Ich will das nicht sehen. Die aktuellen Filme zur Sexualaufklärung konnten wir leider aufgrund der Schließungen nicht ausleihen. Brunhilde! Komm hier! Die Kinder müssen das doch lernen! Jetzt zier dich nicht so. Okay. Das ist dann auch eher über Gewalt in der Ehe. Hupsa. Ja, muss alles nicht angesprochen werden. Ups. Also was Kinder heute nicht lernen, lernen sie morgen auch nicht mehr. Ne? Also. Ja, dann genau. Lieber eine gescheite Kochsinn. Oh ja. Das auch. Ja, also so viel zum Thema. Tante, gab es da schon Fernsehen? Ja, und wir hatten 3 Programme. Erstes, zweites und drittes. Ja, immer wieder gerne. So, hast du denn mit dem Wanderwaffeleisen auch irgendwas anstellen können? So, also jetzt kommt mein Geständnis. Jetzt. Nee. Super. Also pass auf, ich habe einfach neue Briefmarke drauf und fertig. Ich habe in der Zeit Waffeln gemacht. Ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich nutze dafür, also ich habe ja ein Waffeleisen mittlerweile, dank Ralf, was nicht rosa ist. Hast du so ein Amazon Basics Waffeleisen? Nee, ich habe keine Ahnung, aber das habe ich nicht, das von Amazon. Und ich habe in der Zeit Waffeln gemacht, damit ich ein Rezept habe, was ich in das Ding hier reinschreiben kann. Ah, okay. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Waffeleisen immer nicht nutze, weil es mir peinlich wäre, wenn ich es nicht sauber genug bekomme und der Nächste dann erzählt, ey, die Steffi, da hat die da wirklich. Deswegen nutze ich einfach mein eigenes. Aber freue mich trotzdem immer wieder. Ob es auch sauber wieder vom Vorgänger. Nee, das mache ich nicht. Nachdem ihr das letzte Mal erzählt habt von der ersten Waffe, wie habt ihr die genannt, die erstmal den Dreck vom Vorgänger wegmachen muss? Die Reinigungswaffe? Ja, genau. Ja, die ist essentiell. Das, auch im heimischen Waffeleisen immer wieder gern verworfen. Ja, die ganzen kleinen Käferchen und Insekten, was dann so, dass die erstmal wechseln. Ja. Also da kann sich dann der nächste Gewinner oder die nächste Gewinnerin drum kümmern. Auf ein Blitzeblank. Wahrscheinlich hat das noch keiner wirklich benutzt. Mich nicht wundern, wenn noch irgendwo eine Schutzfolie drum ist. Ich überleg auch gerade, ob das jetzt schon mal. Ich glaube nicht. Es traut sich jetzt keiner, weil das letzte, weil es dann kaputt war, dann wollte ja auch keiner mehr und jetzt, naja, gut. Ja, gut, soll ich mal gucken, ob der Karton schon mal geöffnet wurde? Ja, es ist ausgepackt worden, ist es ja schon, weil es gibt ja Fotos davon. Ach so, ja, stimmt. Aber ob da der Netzstecker eine Steckdose gesehen hat, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das wird er mir leider nicht verraten. Das wird er dir nicht verraten können, ja. Das ist richtig. Naja. Bis der Erste das mal anschließt und feststellt, dass das gar nicht funktioniert. Dann ist es zu spät, dafür zurückschicken. Können wir es nach 2 Jahren verkaufen, kaum gebraucht. Wie neu. Als, genau. Kaputt und keiner weiß, warum und wann. 20.000 Kilometer, aber kaum gebraucht. Ja. Ja. Ja, macht ja nichts. Und was hast du? Hast du so ganz normale Standardwaffeln gebacken oder warst du experimentierfreudig? Oder? Ich habe ein Rezept gefunden für Cheesecake-Waffeln. Und die sind ziemlich geil. Mit so ein bisschen Kirschgrütze noch dazu. Schmecken die ganz schön gut. Tatsächlich jetzt so ein Käsekuchenteig, also mit Quark? Na, mit Frischkäse und Zitrone und ein bisschen Mehl und so. Cool. Also ich glaube, man könnte den Teig auch in eine kleine Backform reingeben und ausbacken. Ich glaube, das würde genauso gut gehen. Mhm. Und die Waffeln sind auch richtig schön fluffig und ja, lecker. Nicht so, die haben halt durch diese Zitrone und den Frischkäse haben die halt so eine Leichtigkeit. Mhm. Also genau das Gegenteil von, also ich hab mich immer bisher darum geziert, das zu erzählen, dass das Gegenteil von den Waffeln meiner Schwiegermutter, die nämlich immer Vanillepuddingpulver in den Teig unterrührte. Und das waren so Waffeln, da hast du eine von gegessen und das fühlte sich an wie fünf. Oh. Echt und es war mächtig. Also nicht unlecker, aber wenn man so drauf gepeilt ist, also so Waffeln, da muss man mindestens mal 3, 4, 5 Stück essen. An denen überhebt man sich da völlig. Da braucht man den restlichen Tag mit Sicherheit nichts mehr. Okay. Nee, also die sind auch des Rezepts ist, ich sage jetzt mal, für den Mann und das Kind und mich ist es genau ausreichend, dass da zwei, also normale hier Herzenwaffel-Dingsies rauskommen und eine kleine fürs Kind. Mhm. Und das passt ganz gut. Also das, wie gesagt, mit Kirschgrütze haben wir sie jetzt immer gegessen. Ja. Da fällt mir ein, ich hatte doch mal so ein Kinderbackbuch, Rezeptbuch mit Waffeln für Kinder empfohlen. Hast du das mal irgendwo gekriegt tatsächlich oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mich dann daran nochmal erinnert, als ich dann Wanda, also Wanda die Erste. Ja, First Generation. bekam. Und ich habe das aber tatsächlich nicht gefunden. Ich wollte dann nochmal in der Bücherei schauen, ob die das haben. Mhm. War das schon vergriffen, ne? Ja. Ja, ja, okay. Ich muss mal gucken. Ich meine nämlich, wir hätten das hier auch gehabt mal. Das ist ja aber auch schon was lange her, ne? Das Kamerakind ist jetzt schon in der Ausbildung und so. Wie dem auch sei. Ja, cool. So viel zum Thema Waffeln backen mit dem Wanderwaffeleisen. Aber das Krümelkind kann jetzt zumindest Waffel sagen. Echt? Toll. Mhm. Das ist gut. Das ist ein ganz wichtiges Wort, liebes Krümelkind. Ja, Waffel und Burger. Super Wetter. Ja, da kommt man ein Stück mit. Ja, also verhungern wird er nicht. Waffel und Burger. Ja. War das noch vor Mama und Papa oder? Nee, das kam erst danach. Also Mama und Papa kamen erst und dann fast zeitgleich. Sehr schön. Steffi, du machst. Immerhin schon zu. Entschuldigung. Ja, hau rein. Blöde Bemerkung. Bin ich zu spät? Hört man mich zu spät? Oder ja, du kommst immer ein bisschen spät hinten rein. Aha. Mhm. Das war jetzt auch ein schöner Ich hoffe, das wächst sich noch aus. Ja. Also, ja, vergesst das. 34 Millisekunden. Was hatten wir? Paketverlust 0. Ja, das ist jetzt. Ja, sieh mal. Da kannst du ja bei der DHL anfangen. Genau. Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber ich habe 0 Paketverluste. Irgendwas ist ja immer. So. Immerhin. Jetzt habe ich auch meine blöde Bemerkung endgültig vergessen. Egal. Ach, so, gut. Aber ist kein Problem. Kommt bestimmt die nächste. In meinem, ja, ja, irgendwann kommt schon was. Ja, ich wollte auch mal was ich vergessen. Ich wollte gefragt haben, die Steffi macht einen Podcast mittlerweile auch einen eigenen. Das ist verrückt, oder? Das ist verrückt. Also, dass wir das mal noch erleben. Ja. Und das ist der Podcast Adventskalender ganzjährig. Ja, also fast. Irgendwie fehlt da jetzt schon was. Und naja, wie es halt so ist, nicht? Fehlt schon was, heißt der April und der Mai fallen schon mal raus, wolltest du sagen. Nee, also für den Mai habe ich ja noch genau 18 Tage Zeit. Genau, aber der April ist ausgefallen, da... Ja, da ist ja auch Ostern. Da ist ja, das, also da redet ja auch keiner über Weihnachten. Ja, schwierig, schwierig. Wenn du bei der Geburt schon gleich... das war verkehrt drin, ne? Ich komme noch mal rein. Hallo Klaus! Kirchenjahr. Ja, genau. Podcast ist ein schwieriges Wort, ne? Podcast Adventskalender. Ja, ich bin gespannt, wann das Krümelkind das sagen kann. Muss man schauen, ja. Und im Unterhaltungszimmer bist du immer noch mit. Da. Ich bin im Unterhaltungszimmer. Gast kann man schon nicht mehr sagen, oder? Das ist ja schon, ist eine Kooperation schon jetzt mittlerweile fest, oder? Ja, nee, ja. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr als Gast vorgestellt oder so. Ja. Das ist jetzt schon so. So ein Verhältnis zwischen hier, früher war ich der Gast, jetzt ist, so können Sie sich mal bitte da vorstellen, das ist Steffi. Ja. Ja, das ist doch schön, das freut mich immer, wenn Leute sich da hinsetzen und in Mikrofone sprechen. Das finde ich ganz, ganz cool. Ja, machen wir mal einen Aufruf, oder? Du brauchst bestimmt für deinen Adventskalender Beiträge auch, oder? Oder hast du schon alles dicht? Nee. Also ich habe ja gesagt, dass ich die eigentlich ersten 11 Monate des Jahres irgendwie befüllen werde. Mhm. Allerdings habe ich ja erst im Februar angefangen und wie gesagt, der April fällt. es ist schwierig. Aber für Dezember brauche ich auf jeden Fall Beiträge. Dann brauchst du 24 wieder? Stück. Genau, 24 Stück. Und was brauche ich noch? Ach so, Gäste und Themen und was so die Leute halt hören wollen. Ja, das denke ich mir. Und es soll aber schon um das Thema Weihnachten gehen letztendlich. Das habe ich schon so verstanden. Also genau, also es geht... Danke, Frank. Huch. Ja, genau. Es geht grundlegend geht's um Aschenputtel. um Weihnachten. Und ich will einfach nochmal so ein bisschen vielleicht, das ist die Idee, ich meine, ich glaube, wir haben auch schon über fast alles, was weihnachtlich ist, gesprochen. So ein paar Sachen einfach nochmal zusammenfassend erzählen für das Jahr jetzt, für die, die neu einsteigen und so. Und das nächste Mal rede ich über erzgebirgische Dekoration. Oh. Das wurde sich von mir gewünscht und ich bin selber schon unglaublich gespannt. Jahresend. Flügelpuppen. Ich muss da einmal an die Räuchermännchen denken. Schöne Idee. An die Räuchermännchen. Ja. An die Bong des alten Mannes. So, sozusagen. Ich werde dich da so zitieren, wenn ich dran denke. Nehmen wir Tanne oder Weihrauch, Schatz? Wenn Omi immer so leicht beduselt im Sessel saß. Genau. Nach der fünften Runde Weihrauch. Hey. Dann lag es am Räuchermännchen oder an der Feuerzangenbowle. Ich dachte jetzt an Eierlikör, aber... Ach so. Auch die gut. Mischung, es ist wahrscheinlich die Mischung. Die Mischung, ja, wie immer. Die dann letztendlich Ausschlag gibt. Ja, sonst ist jeder dazu eingeladen, zuzuhören. Und auch beim Unterhaltungszimmer, uns gehen langsam die Themen aus. Wir brauchen Themen, nicht weihnachtlich. Nicht weihnachtliche Themen. Ah. Also sonst rede ich ja überall über Weihnachten. Das wird... Und wenn ich das richtig weiß, euch sind die Themen eigentlich wurscht. Hauptsache, ihr habt eins und ihr redet dann drüber, ob ihr darüber was wisst oder nicht, ist eigentlich egal, oder? Genau, wir reden über alles. Wir glänzen damit ganz viel Halbwissen und... Und euch fehlen Themen. Die Bedeutung des Kleinhirts im Stoffwechsel. Des Borkenkäfers in der Paarungszeit. Aha. Ich werd mir das so aus der Folge dann rausschreiben. Ja. Die Geheimfunktion der Nebenniere. Der Körper ist doch voller Themen. Super. Schreib uns doch gerne eine E-Mail. Oder schreib uns bei Twitter ans Unterhaltungszimmer. Und dann gucken wir mal, wie ihr damit zu Streich kommt. Ja, wir haben ja auch schon über Kreditkartensachen geredet und herrlich. Also irgendwas fällt uns schon ein. Und wenn es die Tatsache ist, dass wir sagen, dass wir heute über das Thema XY sprechen und dazu nichts zu sagen haben. Genau, deswegen sprechen wir über was anderes. Deswegen reden wir über Waffeln. Ja, zum Beispiel. Da schreibt jemand im Z, im Chat, meine Frau, das unbekannte Wesen. Das ist auch ein Thema. Auf jeden Fall, aber das Problem ist, also ich habe keine Frau und Ralf, naja. Auch nicht, ne? Nicht so richtig. Deswegen ist das Wesen auch unbekannt, würde ich sagen. Ja, ja, also auf verschiedenen Ebenen kann man das natürlich trotzdem besprechen. Die Wirkung von Schokolade auf den Bauch, ja, darüber können wir reden. Mhm. Du siehst, hier ist ein Kleinod der also, Ideen. Boah, mega. Jetzt innerhalb von Sekunden schon so viele Themen. Mhm. Warum Gummibärchen gut gegen Falten sind. Die glätten die Falten von innen. Deswegen ist ja Gemüse und sowas auch schlecht gegen Falten, weil die die umarmen und deswegen zieht es dann so das rein. Oh, dabei fällt mir ein, Klaus, was ist denn jetzt der essentielle Unterschied zwischen Frühlingsrolle, Sommerrolle und Winterspeck? Da bin ich noch dran. ich habe eine Frage bei der München-Uni hier laufen, um das noch genauer rauszufinden. Sommerrolle oder Frühlingsrolle? Frühlingsrolle ist, glaube ich, mit noch mehr Gemüse wie die Sommerrolle. Noch mehr Gemüse. Oder die Frühlingsrolle ist ein anderer Teig außen. Genau, die Frühlingsrolle. Die Frühlingsrolle hat so ein Bierblätter-Back-Dingens-Zeug. Und die Sommerrolle. Na, die Frühlingsrolle ist frittiert. Genau, die Sommerrolle, das ist irgend so ein Reisblatt. Reisblatt, genau. Schaut aus wie früher die Overhead-Folien, die der Lehrer mit dir gemacht hat. Kannst du durchgucken. Kannst du. Schmeckt jetzt auch im Rohzustand mehr nach Bierdecke eigentlich. Ja. Also es ist wohl mehr Geschmacksträger. Das heißt, es ist dann abhängig, was du machst. Aber war gar nicht so schlecht. Wird die gekocht, gebraten, die wird gebacken? Nur, dieses runde Läppchen wird nur nass gemacht, habe ich gelernt. Und dann weicht das ein bisschen auf und dann da wird gar nichts gekocht so richtig. Also du kannst dir da so Glasfasernudeln zu kochen, da die was so ausschaut wie die Kabelbinder. Ja. Und die mit reinmal, aber sonst kannst du auch ganz ohne, machst du einfach die Dinger nass, mach die nass und dann haust du irgendwie Erdbeer. Nicht Erdbeer, Quatsch, wie heißt das anders? Auch süß. Ja, Erdnuss. Und Sojasoße hat sie dabei und dann irgendwas, was immer beim Eingang vom Edeka steht, in den grünen Kisten. Von dem Zeug irgendwas. So Lauch und Koriander? Dererlei Dinge. Weiß ich nicht. Nee. Ach, da wird das komplett roh gegessen. Und dann rollst du das zusammen und dann... Ja. Aber wie gesagt, hat ganz gut geschmeckt eigentlich. Also ist jetzt Jetzt nicht so, dass ich jetzt das jetzt so jeden zweiten Tag jetzt mir selber machen würde, aber wenn du schon mal bekocht wirst, dann ist es schon mal schön, wenn es auch was anderes gibt. Ne? Hätte das denn Schaden genommen, das in die Heißluftfritteuse zu machen? Das weiß ich nicht, aber ich habe das nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, ich habe ja nicht gekocht, ich habe ja nur gegessen. Ja, ja. Ich weiß, dass man das irgendwie auch wohl frittieren kann, wurde mir gesagt, aber wohl dann eher im Fett als in der Heißluftfritteuse dann. Naja, wie gesagt. Ja, also frittieren klingt ja immer gut. Geschenkter Sommerrolle schaue ich nicht in den Ausblick. Nein, nö, aber das sah auch fantastisch aus. Und hier, mein Töchterchen meinte dann auch direkt beim Betrachten der Fotos, ja, da hätte ich jetzt aber auch Lust drauf. Ja. Die wusste da ganz offensichtlich deutlich mehr mit anzufangen wie so meiner einer. Frühlingsrolle kannte ich ja schon. Wahrscheinlich, weil sie frittiert wird. Ja, ich war auch, also scheinbar auf Twitter hat auch jemand direkt, der hat nur das Foto von den Zutaten gesehen und schon direkt gefragt, ob es Frühlingsrollen oder Sommerrollen werden. Ja. Und da wusste ich noch gar nicht, was das überhaupt werden soll. außer die Vorstellung, dass alles irgendwie nachher vom Herd zu kratzen. Und es wird ein Salat. Vom Herd zu kratzen und irgendwie ins Klo zu rühren. Nee, haben sie super gemacht. Wirklich, haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, das Aufwendige ist halt die ganze Schnibbelei dann irgendwie. Ne? Ja. Das muss alles kleinschneiden, dann und schälen. Ups, und hin und her. Ja. Ja, cool, aber das fantastisch, dass die sich da die Zeit nehmen und das alles so hinzubasteln. Das ist echt cool. Ja, das ist ja die. Sehr schön. Tochter Nummer zwei, die ist ja seit, jetzt haben wir mal gerechnet, die ist ja seit 4 Jahren jetzt, isst die ja kein Fleisch. Ja. Und dann macht sie sich halt so Sachen, macht sich da, die arbeitet da auch richtig dran, dass sie jetzt, dass es, wie sage ich immer, dass das nicht so dieses Vegetarier sein, ich esse Pommes mit Ketchup und Erbsen mit Möhren aus der Dose oder so. Die gibt sich halt richtig Mühe und ja, cool. Ist auch mit. Hat sie sich so ein kleines Buch gemacht, wo sich da dann reinschreibt, so ein kleines für sich, so ein Rezeptbuch, so ein eigenes, wo sie Fotos auch reinmacht. Ist wohl auch irgendwo auf Instagram, aber da schaue ich ja nicht, weil ich laufe meinen Kindern nicht in sozialen Medien hinterher. Nee, das mache ich nicht. Ja, da ist sie wirklich fleißig. Die hat ja auch damals da, wo sie dann angefangen hat, kam sie da zum ersten Mal mit diesen Veggie-Burgern da irgendwie so eine Mischung aus Reis, Kidneybohnen und Mehl und dieses Patty da und Gewürze rein. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Sie sehen dann leicht rosa aus, also sehr stark wie die... Wegen diese Kidneybohnen, ne? Sie erinnert sehr stark an die Salami in Dänemark. Vom Farbspektrum her. Solange sie noch in der Verpackung ist. Ja. Sobald Luft dran kommt, wird die ja weiß. Bleicht die ja sehr schnell aus, genau. Ja. Nee, aber das, da macht sich wirklich Mühe und das ist auch alles, sind auch alles Sachen. Ich probiere das auch immer ganz gerne. Du darfst halt immer nicht erwarten, wenn du dann so einen Veggie-Burger da auf den Teller kriegst, dass du gleich in 300 Gramm Rindfleisch reinbeißt. Nein. Sondern du musst halt von der Erwartungshaltung anders rangehen. Ja. Dann funktioniert das so. Also dann funktioniert das auch für mich sogar, muss ich sagen, an der Stelle. Ja. Wenn natürlich einer versucht, irgendwas unterzujubeln, ohne mir vorher gescheit zu sagen, was das ist, das mag ich dann nicht. Das mag ich das schon vorher wissen. So nach dem Motto, hat er Turbo gegessen. Ja, und gleich hast du den Gesicht. So, ja. Warte noch einen Moment. Kommt gleich. Ja, nee, hat sie super. Ja, war schön, habe ich mich gefreut. Ja. Ist mir tatsächlich mal passiert mit Frikadellen, dass wir haben irgendwie, ja, auf jeden Fall, die wurden hergestellt aus tatsächlich Tofu, Räuchertofu, angebratene Zwiebeln und dann wahrscheinlich der Grund, weswegen ich da so vom Geschmack her so vertraut mit war, dann kam da von Knorr dieses Hackfleisch fix rein. Ja, gut, dann schmeckt also alles gleich. Eine Geschmacksrichtung, die man kennt, ne? Ja. Ja. Und so von daher, die Konsistenz war ein bisschen anders, aber geschmacklich war das wie jetzt eine Bulette aus Hack, also Da kannst du aber schon schöne Sachen mitmachen, das stimmt schon. Ja. Notfalls machst du noch ein bisschen Heinz-Ketchup drauf oder ja, hier den anderen, hier den Curry-Ketchup von, wie heißt der? So Hollandaise. Ja, oder dann, mit Curry-Ketchup kannst du auch so Hela. Mit Hela-Ketchup kannst du auch so einen Glitzischwamm essen letztendlich. Ja, das geht das ist dann auch nicht. Man kaut ein bisschen lang drauf rum, aber ansonsten geht's. Ja. Ich habe schon Fleisch serviert gekriegt, habe genauso lang gekaut. Da hätte der Schwamm wahrscheinlich besser getan. War das in der Holzkohle oder ist das die Holzkohle? Ja, genau. Guck mal, ob dein linker Schuh fehlt. Hey, Moment. Ja, diese Glasfaser, also diese Nudeln, das sah auch spannend aus. Da habe ich auch, an Glasfaser gedacht übrigens. Und, das sah halt so aus. Das ja. Fand ich ganz witzig. Und hab dann kurz drauf hier in einer der Baugruben, machst du dir kein Bild von, ne? Die haben diesen kompletten Weg hier bei uns vor der Haustür aufgewühlt, um da Leitungen zu legen. Also Telekom hat ja schon vor längerer Zeit darum gebuddelt und jetzt war gerade wieder alles verheilt, um es mal so zu sagen. Gerade wieder Haare drüber gewachsen. Da kommen die jetzt an mit legen Elektrizität neu und Wasser. Es war eigentlich auch gut angezeichnet. Hier Telekom, nix buddeln und genau getroffen, so eine Glasfaser. Ja, ich habe dann vor lauter Schreck mal erst ein Foto gemacht. Ralf hat gesagt, das wäre aber nicht schlimm. Ich hab gedacht, er hat gesagt, warte, ich hol die Reisblättchen. So ungefähr. Und ja, die Erdnussbutter, ich bin gleich wieder da. Du musst dir vorstellen, alles ist im Homeoffice, ja. Und die buddeln 5 Zentimeter neben der Telefonleitung rum, ey. Oh, und kriegen die auch noch. Das machst du dir kein Bild von. Das, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ab 8 Uhr bis ungefähr 15.30 Uhr ist hier also Bagger, Rüttelplatte und Co. Und, wie schön. Und danach fangen die Nachbarn an, die Benzinrasenmäher anzuwerfen. Ja. Der Heimwerker an sich hat ja jetzt sein goldenes Zeitalter. Ja, sowieso. Das erlebe ich auch. Ja. Genau. Was für Geräusche diese Werkzeuge all machen. Echt interessant. Ja, und die sind teilweise, habe ich gesehen, wenn ich aus dem Fenster gucke, das ein oder andere war wirklich noch original verpackt. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich jetzt mal zum Einsatz gekommen, weil man so gar nichts mehr mit sich anzufangen wusste. Vielleicht. Schatz, aber jetzt können wir endlich mal die Flex ausprobieren. Ja, ich meine, ist mir ja lieber, wenn er mit dem Ding in die Hecke schneidet, als dass es zu häuslicher Gewalt kommt im Haus ja, damit. Das stimmt wohl. Das wäre ja jetzt auch nicht so dolle. Nee. Ja. Also was ich nur festgestellt habe, die über uns wohnen, die müssen ungefähr so 100 neue Löcher irgendwo in irgendeiner Wand haben. Vielleicht haben die eine extra Wand, wo die Löcher reinmachen, weiß ich nicht. Es ist, also die bohren schon immer viele Löcher. Ich habe keine Ahnung, was die alles aufhängen. Aber jetzt war es nochmal ganz intensiv gewesen. Vielleicht haben die sich so eine Kletterwand gebaut. Sind bei Mauerspechten nicht so richtig zum Zug gekommen. Die einzelnen Reicherungen dran. Na, ich stelle mir das manchmal so vor, dass die Frau irgendein Regal hat oder irgendwas, was der Mann ständig irgendwo anders hinbohren muss. Ja. Ach nein, Schatz, da gefällt es mir doch nicht. Kannst du es bitte wieder da hinschieben? Ein Wanderregal. Ja, genau. Schon das hängt jetzt schon 3 Tage da. Jetzt müssen wir jetzt mal wieder umhängen. Das ist aber nicht mehr schön, da. Er macht auch Flecken an der Wand. Ja. Oder die haben einfach kein Zollstock und keine Wasserwaage, dass die halt für 2 Schrauben 5 Löcher brauchen. Bis dann eins davon auch das ist einigermaßen passt oder so. Das kann ich ja sagen. Das Interessante ist auch, dass die gefühlt diese Löcher immer anbohren. Also es kommt immer so ein dann ist Pause, ungefähr 10 Minuten und dann kommt erst das richtige Bohren. Ah. Da wird mit der Bohrmaschine angezeichnet. Und dann kommt nämlich die Uschi, warte, ich hole den Staubsauger. Weil du darfst ja in der Wohnung ohne Staubsauger nicht bohren. Das ist ja schon mal ein Unding, das geht gar nicht. Du musst immer noch jemanden haben, der mit dem Staubsauger rumhampelt. Mhm. Auch wenn trotzdem die Hälfte daneben geht. Hauptsache, das Ding läuft. Das könntest du auch daneben stellen. Ja? Und hätte den gleichen Effekt. Nur laufen lassen. Du könntest theoretisch auch einfach einen Besen daneben stellen und genau das Gleiche würde auch passieren. Oder tief einatmen. Ja. Ohne Tiefeinatmen. Ja, aber also das ist auf jeden Fall ganz seltsam. Und den fällt es auch immer kurz vor der Mittagszeit ein. Also so kurz vor 12. Und also sie achten dann schon die Mittagsruhe, aber das heißt, kurz vor 12 wird das erste Loch gebohrt und kurz nach 14 Uhr wird dann das zweite Loch gebohrt. Toll. Die bohren nach der Sonne wahrscheinlich. Guck, jetzt ist der Schatten da drüben, ja. Jetzt kannst du bohren. So, jetzt wissen wir auch, wann 2 Uhr ist. Jetzt sind die guten Lichter. Ach, die das, ja. Sehr gut. Oh, mega, ja. Das wird es sein. Ja, wenn sie das Haus kaputt gebohrt haben, dann schickst du sie bitte zur Eastside Gallery. Da können sie da weiter bohren. Ja, ab einer gewissen... Oder also, Bernauer Straße geht auch. Ja, sonst müsstest du mal vielleicht auch mal einen Statiker holen und mal nachmessen lassen, ob das auch noch alles hält. Dann, ne? Naja. Gut. Naja, aber solange sie nicht durchbohren und hinten mit einer Flügelschraube kontern wollen, das ganze Ding. Ich hatte ja mal die Theorie, wir haben so innenliegende Bäder bei uns und ich bin der Meinung, also mein Mann und ich haben da eine Wette laufen, dass die Ersten in unserem Haus sind, die in ihrem Bad ein Fenster haben. Ah. Wir glauben, dass die das so Schritt für die machen das so Schritt für Schritt und irgendwann ist da auf einmal ein Fenster, als wäre das schon immer da gewesen. Ja, jetzt wo der Durchbruch zur Küche fertig ist, kann man ja ein Fenster weitermachen. Genau. Genau. Die durchreichen. Oh Mist, falsche Wand. Dann mach mal eine Gardine vor. Kann man die auch anbohren? Ja. Ich kauf dir ein Frankfurter Brett. Zack. Warum habt ihr eigentlich eine Durchreiche zur Toilette? Och. Man weiß ja nie, was kommt. Lange Geschichte. Das war Man weiß ja nie, was kommt. Das war vorher mal eine urologische Praxis hier. Da musste man rein Zugriff. Ja. Du kannst doch gleich die Beichte abnehmen, wenn du den Fensterchen dazwischen hast. Ja, ist schon toll. Was hat hier passiert alles? War nicht schlecht. Bei euch waren sie doch auch mit Baumaschinen dran. Ist aber alles wieder ruhig, oder? Ja, hier ist ja mein Untermieter ist ja jetzt umgezogen. Mhm. Der kam jetzt irgendwie vor 3 Wochen, war das schon. Kam er, ob er seinen Schlüssel bei mir in den Briefkasten werfen darf. Er will nach Düsseldorf ziehen. Waren wir erstmal wieder per Sie. Nach Düsseldorf! Schlagartig erstmal wieder per Sie. Und der hat da wohl einen guten Job gekriegt und musste aber irgendwie wohl tatsächlich von jetzt auf gleich da anfangen. Ja, das sagen sie alle. Ja, und dann hat er mir den Schlüssel halt da gelassen. Ich habe den Vermieter gegeben. Ja, und dann sind die da am Rausräumen, weil der wohl tatsächlich Anziehsachen mitgenommen hat, Bargeld, Schlüssel, Portemonnaie. Und mehr auch nicht. Ja. Oh. Dem wollen wieder die Hütte leer. Ach, ja. Du Scheiße. Ja, na super. Passiert. Natürlich, es war jetzt ganz toll, denn gerade genau letzte Woche, wo ich Urlaub hatte. Also konntest du doch nicht ein Bett übernehmen? Nee, gibt Menschen, okay. Die ist rein. Ah, ich verstehe, alles gut, danke, ne? Danke. Da willst du auch. Danke. Da willst du nicht mal aus einem Glas trinken, sag ich mal so. So. Warum läuft das Bett denn selber die Treppe runter? Ja. Hatte ich natürlich, weil den Tisch hat er auch gehabt, den Stuhl und so. Aber ich will ja nicht von anderen Leuten den Prüll hier drin stehen. Nein, kauf dich neu. Genau, was ordentliches, gescheites. Aus Edelstahl oder so, wo man auch Strom drauflegen kann auf die Stühle, wenn der Besuch blöd ist, dann tschüss. Ich glaube, wir müssen gehen. Warum ist denn eine Autobatterie unter meinem Stuhl? Och, das muss so. Das ist der neueste heiße Scheiß. Genau. Da sind LEDs drin, die gehen dann abends an. Bei der Hausfrau von heute haben sie gesagt, das muss so. Ja, genau. Modernen Hausfrau haben sie jetzt so wieder. Entschuldigung, ja. Moderne Hausfrau Elektrostuhl. Warte, ich guck mal nach. Ja, aber so tut sich halt was. Das ist schon. Ja. Rasen kann man auch öfter mähen, habe ich gelernt. Schatz, da wächst schon wieder ein Gänseblümchen. Unterschiedliche Schnitthöhe. Erstmal so mit 10 cm anfangen, dann ja. Drauf auf 8 runter, dann auf 6. Genau. Mhm, man muss ja gucken, wie es am besten wirkt. Ja, ist man auch schon wieder 3 Tage beschäftigt und der Alte ist aus dem Haus, ne? Genau. Dann hast du nachher so eine Art Golfplatz-Flair in deinem Garten. Ja. Das hohe Gras, wie sagt das, hohe Grün, sagt man so? Hohe Grün, kann sein. Das hohe, Golf tief, nicht aus. Tief, oder ist das das tiefe Grün? Naja, wer weiß das, ich kann Golf nur fahren, nicht spielen. Ja, Golf, was ich kenne, das waren immer so Betonplatten, wo irgendwo ein Loch war, wo das Ding rein musste. Da stand nochmal eine Windmühle dazwischen oder irgendwas. Das war's dann auch. Im Minigolfplatz zu Wiel. Ja, ja. Ja, ja. Da gab es auch Pommes bei denen. Ja. Minigolfplatz und Schwimmbad. Genau, der Chat schreibt gerade bei Achims Bruder. Ja, das ist schön. Achim. Tja, so ist das nämlich. Und jetzt willst du das Waffeleisen denn wieder loswerden, Steffi? Ja, also um ehrlich zu sein, steht es ja echt ein bisschen im Weg rum. Ah, okay. Also die Sache ist die, mir ist halt jetzt in dieser Zeit, wo ich zu Hause war, ist mir so aufgefallen, dass ich so dachte, ich könnte ja mal mein Büro aufräumen. Und egal, wo ich das, also ich kann es ja halt nicht einfach so in die Wohnung stellen, weil sonst hat das Kind dann ein Waffeleisen in seiner Küche. Kannst du die Schnur abschneiden, wow. Und irgendwie habe ich das hier immer hin und her und hin und dann stand es doch mal draußen und dann hat das Kind den Karton mal ausgeräumt. Und hat mal geguckt, was da in der Kiste so schön klappert. Ja. Also es muss weg, ja. Es muss weg. Das Waffeleisen muss weg. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir haben nämlich in der Zahl 9 Bewerber auf das Waffeleisen. Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich finde es ja toll, dass da immer noch so viele Bock drauf haben. Ja, das ist auch wirklich ein Geschenk. Das ist wirklich klasse. Ja, wen haben wir denn da, Klaus? Den Ralf, der ja immer noch mal zur Erklärung ein Dauerlos hat, weil er das aktuelle Wanderwaffeleisen dem Backhauscast gespendet hat. Genau. Dem schicke ich das nicht. Dem schickst du das nicht. Gut. Dann haben wir den Palk vom Geo-Gedöns Podcast, den Traveling Jackhammer am Start. Dann haben wir den Konservenradio Dosenhausen Podcast, der hat sich beworben für das Wanderwaffeleisen. Peter Gorbatz ist dabei, das hieße, das Wanderwaffeleisen würde nach Österreich gehen. Den Peter kann man ab und zu hören beim Witzer-Podcast, meist dann, wenn es ums Essen und Trinken geht, dann ist er mit dabei. Und in der Folge über das Augustiner Helles hat er sich beworben für das Wanderwaffeleisen, fand ich grandios. Das kann man so machen, ja. Das ist natürlich im Vertrauen darauf, dass es einer von uns beiden hört oder uns zugespielt wird, oder uns das sehr gut. Genau. Obwohl natürlich, wenn du ankündigst, dass du über Augustiner Bier sprichst, ja, das ist musste die Wahrscheinlichkeit gut gehen. Das natürlich schon sehr hoch. Ja. Das musste gut gehen. Dass einer das von uns hört. Ja. Der Chris hat sich beworben, der Rumtreiber, so heißt auch der Podcast. Der Micha hat sich beworben, hat auch wieder seinen Personal Podcast aufleben lassen, findet man alles auf fit.de. Genau. Arne, unser Freund Arne, hat auch jetzt seinen eigenen Podcast am Start, den Lebercast. Mhm. Es geht unter anderem um Bienchen und Blümchen. So. Ja, das soll so reichen. Gerhard Girard von Gerards Welt und der Cash-Frequenz und der auch ab und an, wenn dann ein neuer Raidinger kommt, dort immer noch zum Team gehört. Und der Markus Schmitz aus Göllen hat sich beworben, unser Trommelmännchen vom Dienst. Ba-bom. Ba-bam, ba-bam. So, und jetzt bin ich gespannt, wie... Markus spielen wir ein. Komm, den spielen wir live ein. Ja. Yeah. Sehr schön. So, und dann bin ich jetzt gespannt, was denn die Abteilung Hunsheim und vor allem unsere geliebte Losfee sich überlegt hat, wie sie, in welchem Modus operandi sie das Waffeleisen dieses Mal unter die Leute bringen will. Ja, die Losfee war ganz fleißig heute am Lose basteln. Und ich soll auch schön grüßen von der Losfee. Danke. Und die habe ich aber schon wieder in Urlaub geschickt. Die ist ja keiner Reisebeschränkung unterworfen. Die macht einfach hui und dann geht's schon wieder durch die Weltgeschichte. Ich beneide sie sehr dafür. Ja, ditto. Ansonsten wären wir ja auch mit ihr in der Schwebebahn gesessen vor einigen Tagen, was wir dann auch verschieben werden. Auf dann, wenn das wieder geht. Genau. Die fährt übrigens auch mit Mundschutz durch die Gegend, die Schwebebahn. Das ist ganz witzig. Da habe ich ein schönes Foto gesehen aus Wuppertal. Mhm. Ja, genau. Das Losverfahren. Wir haben heute den glücklichen Umstand, wieder eine ungerade Zahl an Teilnehmern zu haben. Und daher bietet es sich quasi an, die goldene Mitte zu wählen. Das heißt, jetzt muss ich aber gerade gucken, stimmt das auch, dass wir eine ungerade Zahl haben? Ja, 9 ist müsste passen. Genau. Von dieser Halb- und Desterwe Hegen wäre also der fünfte, das Los Nummer 5, das Gewinnerlos. Ne? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 sind 8 und dann wäre, genau. Oh, sehr schön. Hat sie das hat sie doch gut ausgerechnet, ne? Ja, dann ist okay. Es auch ein bisschen spannender. Ja, dann müsste ich jetzt mal eben im Westflügel nachfragen. Wo ah ja, denn, ruf mal. Moment, ruf mal einen Moment. Nichts. Bidu. Ich bin ja froh, dass er nicht mehr schreit wie früher. Das war dann nämlich doch für die Ohren nicht so schön. Bist du dienstfähig? Dann kommen wir hierbei nicht bei. So. Ich hab ihn. Ich habe einen. Den Kameraauszubildenden. Ja, gut. Ich winke aufgeregt. Ich auch. Mit beiden Händen. So. Ja. Die ist für dich. Genau, also zu deiner Information, die Losfee hat beschlossen, dass das fünfte Los gewinnt. Der Daumen geht nach oben. Okay, dann. Es ist gemischt, ich ziehe das erste Los, das nicht gewonnen hat. Kamera läuft. So, nicht gewonnen hat. Nicht gewonnen hat. Nicht gewonnen hat der Chris. Dafür, Chris, bist du als erstes gezogen worden. Los Nummer 2. Nicht gewonnen hat. Mit dem Los Nummer 2. Der Peter. Mann. Nicht gewonnen hat mit dem Los Nummer 3. Wie oft ich mich schon mit dem Zahnstocher in die Pfoten gestochen habe. Nicht gewonnen hat mit Los Nummer 3, der Traveling Jack. Oh. Jetzt kommt das Los Nummer 4, das auch nicht gewinnt. Und das Los Nummer 4, dort hat nicht gewonnen. Der Girard. Löwenjungen. Und jetzt kommt das Gewinnerlos. Los. Ich merke schon, das wird jetzt Ralf und ich schicke ihm das nicht. Los Nummer 5. Ich halte Los Nummer 5 in meinen Händen und habe das Los dem Strohhalm entrissen. Und gewonnen hat, babum, der Markus Schmitz. Der Markus. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Da geht das gute Stück nach Köln. Da. Kölle, Arno. Gapaf. Ja, das da, ist ja schön. Das ist ja sehr jetzt cool. Jetzt könntest du ja die anderen vier auch noch eben ziehen. Ja, dann weiß jeder, wie knapp es war oder auch nicht. Ich mach. Ja. Also Los Nummer 6 hat auch nicht gewonnen. Nicht gewonnen hat der Michael Pfaff. Das war wirklich. Nicht gewonnen hat. Was ziehe noch eins an? Der KRD Podcast. Das ist auch schade. Da könnte man so mal in der Nachbarschaft podcasten hier. Aber mit Abstand bitte. Nicht gewonnen hat. Ja, ja, das ist eine Internetleitung dazwischen. Der Arne. Wer auch. Und last but not least and of course not lost. Denn das Beste kommt immer zum Schluss. So. So ist es. Der Jutta Ralf. Ja, der Dauerlosinhaber. Ja. Ciao. Das deckt sich mit der Liste, die wir haben. Wir teilen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Stell dir vor, alles, da wäre jetzt einer mehr gewesen. Alles richtig gemacht diesmal. Ja, will ich aber auch diesmal keine Klagen hören über das Losverfahren in irgendeiner Form. Ja? Wunderbar. So, ansonsten schriftliche Beschwerden immer gerne an unseren Haus- und Hofjuristen. http://losfee.de/.com geteilt durch weiß ich, USV multipliziert mit APC. www.storymydogstoldme.com. Genau. Ja. Oder richten Sie Ihre E-Mail an losfee@backhauscast.com.de mal minus plus geteilt. Das heißt, wir können im wahrsten Sinne des Wortes für die nächste Folge dann die Trommel rühren. Ja! Oh, Leute, ich leg die 5 Euro schon mal unter das Mischpult. Ja, danke schön. Ah ja. Auch wenn wir das alles versaufen, dann haben wir aber echt, meine Güte, du. Ich hatte ja gedacht, dass die Steffi heute ihre Gitarre mitbringt, eigentlich, wenn sie kommt, aber nicht getraut, glaube ich. Die ist leider ungestimmt, wieder mal. Ich weiß auch nicht, was die macht. Unstimmig? Ja. Missgestimmt. Die ist, die klingt schrecklich. Die, vielleicht erkältet, wer weiß. Ja, vielleicht hat sie Corona oder so. Ja. Geht doch eigentlich. Das klang schon ganz anständig. Nicht schlecht, Steffi. Das war nicht meine. Respekt. Das klingt eher so ein bisschen akustisch. Und Ukulele habe ich gesehen auf einem Bild. Mhm. Ist das richtig? Ja. Hawaiianische Stimmung, oder? Sure, die ist genauso ungestimmt wie die Gitarre. Also so. Wir machen hier so ungestimmte Jam-Sessions. Manchmal kommt noch der Klangfrosch mit dazu. Wunderbar, das klingt, wunderbar. Das klingt für mich aber in sich stimmig. Ja, wir klingen gemeinsam scheiße. Ja, mir hat ein Bade aus Düsseldorf gesagt, nicht schön, aber nicht. Ja, genau so wird es sein. Ja, sehr, sehr schön. Sind die unterschiedlich gestimmt, die Ukulelen? Das wusste ich auch noch nicht. Es gibt unterschiedlich. Ja, kannst die Gitarre ja auch unterschiedlich stimmen. Kannst ja auch einen offenen Stimmen. Ja, ja, natürlich. Stimmt ja auch. Und ich bin ja jetzt auch gar kein Fachmann mit Ukulele. Ich habe eine und da habe ich nur mal irgendwo gesucht, wie man die stimmt und habe eine hawaiianische Stimmung gefunden. Mhm. Und da dachte ich, das ist was für dich mit Hawaii und Palmen. Eine schöne Stimmung hier. Schöne Stimmung. Ein bisschen Sand zwischen den Zehen. Die Hawaii bei Sonnenuntergangsstimmung. Das ist die Toast Hawaii, oder? Ah, die Toast Hawaii Stimmung. Die Pizza Hawaii zum Some like it hot. Sofort ein Ohrwurm vom Toast Hawaii. Denn das ist das Hawaii Toast. Ja, okay. Ralf wäre jetzt stolz auf mich. Von dem soll ich euch übrigens grüßen, der schreibt mir hier gerade wild. Das hören wir gerne. Du kannst ihn ja schon mal beruhigen, er hat das Waffeleisen nicht gewonnen. Das werde ich machen. Er muss nicht kochen. Die Küche wird nicht in Brand stehen, also zumindest nicht, weil das Waffeleisen da war. Nicht wegen euch. Ja, nicht wegen uns. So. Sehr gut. Ah ja. Ja, ich wollte eigentlich ein Weihnachtsquiz vorbereiten. Oh, aber heute. Ein Weihnachtsquiz. Ja, aber Weihnachten gibt überhaupt nichts her. Nee, als Quiz echt nicht. Weihnachten gibt überhaupt nichts her. Das ist, und die Wie Fragen, heißt der Weihnachtsmann mit Vornamen? Die Fragen, die da sind, wer hat sich den Weihnachtsmann ausgedacht? Und dann kommt als einzelne Coca-Cola unter uns. Als andere, das ist alles so mehr so, ne? Was machen wir denn da jetzt? Und die Fragen, die man auf diversen, was weiß ich, katholischekirche.de oder so als Quiz hat, das ist dann eher was für die Leute, die auch ein kleines Latinum haben oder ein größeres. Die wollte ich da nicht vorlesen. Kleines oder großes. Nee, das ist auch zu kompliziert. Und deswegen machen wir heute ganz einfach, solange ihr Lust habt und solange ihr mitspielen wollt, Quizduell. Da habe ich noch hier ein paar Sachen, ein paar nette gefunden. Das können wir machen. Na dann. Ja. Sehr schön. Mag jemand ein Päuschen machen, vorher noch was zu trinken holen, was zu essen? Ach ja, ein Getränk könnte ich. Ich könnte den kleinen Brockhaus Wikipedia anmachen. Ich will Krieg und Frieden zu Ende lesen. Mir ist egal, müsst ihr sagen. Nö, also ich bin hier versorgt und ich kann den Raum eh nicht verlassen, weil sonst habe ich dann den Krümelkind hier sitzen. Achso, nee, dann. Na dann? Na nicht, dann. Tach, sind wir doch mal gleich durch. Also, nicht wahr? Ich habe eure Namen. Wie ist eigentlich deine Statistik, Frank? Wie oft hast du jetzt schon gewonnen? Letztes warst du stark, ne? Ich muss mal gerade überlegen. Gegen die Uni also bei dem Beatles-Quiz? So wirklich oft war es nicht. Aber es passiert immer mal wieder versehentlich. Aber du hast eine Tasse gewonnen, habe ich. Die Tasse habe ich, ne? Ja, die Tasse habe ich gewonnen, weil ich mich strategisch zum richtigen Moment der Stimme enthalten habe. du bist ein Taktiker. In dem Fall auf jeden Fall, weil ich wollte die Tasse ja auch unbedingt haben. Ja, okay. Sie kam ja auch jetzt kürzlich zum Einsatz. Ja, gut. Wir haben unterschiedliche Kategorien im Quizduell. Ihr kennt das sowieso, die meisten, auch die zuhören. Quizduell ist bekannt, weiß jeder, wie das geht. Denke ich, die 2000er Jahre hätte ich hier im Angebot. Fangen wir an. Ihr wisst, dass die erste Frage ist immer ein Sternchen, zwei Sternchen, drei. Die dritte soll immer dann schwieriger sein wie alle anderen. Weiß ich nicht, ob dem so ist. Ich finde manchmal die ersten auch schon gar nicht so. Aber egal, wir werden sehen. Ich mache das eigentlich nur, damit ich üben kann, von diesen kleinen Karten abzulesen und damit ich gucken kann, ob ich zum Optiker muss oder nicht. Aber geht. Ah, alles klar. Ergibt Sinn. Mit welcher Auflage ist der in Deutschland erstmal 2004 erprobte Führerschein mit 17 verbunden? A. Mit einem psychologischen Gutachten. B. Mit einem Drogentest. C. Mit einem Hinweisschild auf dem Auto. Oder D. Mit einer Begleitperson. Wäre alles sinnig D. D. Steffi sagt D und Frank sagt auch D. Genau. Was wurde auf dem Gelände des zerstörten World Trade Centers errichtet? Das One World Trade Center, der Peace Park, die Freedom University oder nichts? Ich bin für nichts. Geil. Ist doch. Ich bin mir nicht sicher, B sagen. Irgendwas haben die doch da hingebaut mit diesen Wasserfällen und so, oder? Peace Park. Mhm. Muss ich schauen. Hier steht als Antwort das One World Trade Center. Das One World Trade Center. Zwei Städte. Ich hätte nämlich gedacht, dass die nichts hingebaut haben. Na doch, die haben da irgend so ein Wassergedenk-Ding. Zwei Sterne ist die Antwort. Ah, One World Trade Center. Hätte ich nicht gewusst. Was hast du gesagt, Steffi? Du hast B gesagt, leider. Ja, ich hatte B gesagt. Ah, dann ist das ja ein Punkt für mich. Das ist ja auch schön. Ich hätte auch gedacht, dass sie da nichts hingebaut hätten. Aber gut, das müsste ich dann nochmal... Ach, hier unten steht ja schon was. Richtig ganz viele Namen dran. Ja. Also ich weiß, wie das aussieht, aber wie das heißt, das war mir jetzt nicht bekannt. Gut, da können wir dann mal Fotos anschauen gehen auf Google. So, welchen Vornamen hatte der 2005 verstorbene Entertainer Harald Juhnke? Hieß der A. Hartmut Hilmer? Hieß der B. Harry Heinz Herbert? Hieß er C. Helmut Willi? Oder hieß er D. Hans Harald? Ach du liebe Zeit. Kannst du nochmal Harald Juhnke? Ich kann gerne nochmal alle. Ja, kann auch alle nochmal. Also A wäre im Angebot, der hieß Hartmut Hilmer. Oder hieß er Harry Heinz Herbert? Oder hieß er Helmut Willi? Oder Hans Harald? B. B. Harry Heinz Herbert? Ja, ich bin der Meinung, das hat meine Tante mal bei Scrabble gelegt. Okay. Eieiei. Ich würde dann D nehmen. D. Hans Harald. Hans Harald. In jänzlicher Unwissenheit. Ja, und wir stellen fest, Steffis Tante hat recht. Ah, super. Es ist Harry-Heinz Herbert, hieß der mit vollem Namen. Gar kein Harald drin, ja? Schlecht. So, Zeugen der Zeit. Passt auf. Wann geschah das Wunder von Bern? Eine Fußballfrage extra für den Frank. Oh, ich freue mich. Wann geschah das Wunder von Bern? 1950, 1954, 1962 oder 1974? 54. Ich würde auch 54 sagen. Was sagt man? 54. Und 1954 ist richtig an der Stelle. Cool. Ich hatte jetzt gerade hier diesen Song da im Kopf, hier dieses 54. Die Sportfreunde Stiller, die helfen bei so Sachen, das stimmt. So, welcher US-Präsident wurde aufgrund der Watergate-Affäre zum Rücktritt gezwungen? War das John F. Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon oder Jimmy Carter? Genau. Kennedy, Nixon. Reagan, Nixon oder Carter? Wer hat ist über die Watergate-Affäre gestolpert? Ich sag Nixon, ich habe keine Ahnung. Du sagst Nixon? Der Nixon ist es. Der Frank sagt auch Nixon, da kriegt ihr beide einen Punkt. Das ist richtig. Ui. Das ist richtig. Bleiben wir in den USA. Aus welchem Land kamen die Gründer von New York? Kamen die aus Belgien? Aus Spanien? Aus Italien oder kamen die aus den Niederlanden? Ach scheiße, ich war mir jetzt gerade ganz sicher, dass es Belgien ist. Und dann hattest du Niederlande gesagt, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Belgien, Spanien, Italien oder Niederlande? Ich bleib trotzdem bei Belgien. Boah. Belgien? Spanien, ich sag Spanien. Du sagst Spanien. Wenn irgendwo auf der Welt was passiert, mit die ersten Menschen, die du siehst, egal wo das ist, ist irgendein Holländer mit seinem Wohnwagen. Ja, ich wusste es. Scheiße. Entschuldigung. Es waren die Niederländer. Krass. Die Niederlande, die gelten als die Gründer von New York. Gut, versuchen wir es mal mit Wunder der Technik. Mal schauen, wie weit wir damit kommen heute, oder? Wie viele Zündkerzen hat ein vierzylindriger Dieselmotor? Hat der 2, 4, 8 oder gar keine? Ich bin bei gar keine. Bei gar keine. Steffi, eine Meinung dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich sag 2. 2, okay. Ein Dieselmotor hat keine Zündkerzen. Dachte ich mir. So wie Frank gelacht hat, dachte ich mir das. Aber ich hätte es echt nicht gewusst und der Punkt wäre unverdient gewesen. Wo befindet man sich, wenn man in einem TGV sitzt? Ich lasse es mal bei TGV. Sitzt man dann in einem Zug, im Auto, im Flugzeug oder in der Bahn? In einem Zug. Zug. In einem Zug. Ich sitze im Zug. So, damit steht es 5-5. Wie heißt die Kühlerfigur der Automarke Jaguar? Heißt die Spirit of Ecstasy? Heißt die Jaguar? Heißt die Leaper oder heißt die Flying G? Ach du liebe Zeit. Spirit of Ecstasy, Jaguar, Leaper oder Flying G? Die Kühlerfigur auf der Marke Jaguar Autos. Also bei einer Gitarre wüsste ich, aber wüsste ich nicht, dass das Ding einen eigenen Namen hat. Ich glaube, nee. Die heißt einfach Jaguar, oder? Ich würde auch Jaguar nehmen. Nehmen wir Jaguar. Das wäre ein bisschen einfach, oder? Ja, nur gut. Hier steht, die Antwort ist C, Leaper. L-E-A-P-E-R geschrieben. Mhm. Aha. Was immer das ist. Ja, gut, kann ich mir eh nicht aber vielleicht heißt der mit Nachnamen Jaguar, das kann natürlich sein. Ja. Oder Müller. Ja. Flying J, Leaper, Jaguar, The Spirit of Ecstasy. Sehr schön. Sehr schön. Gehen wir nochmal in die 2000er. Mal schauen, ob wir da was finden. Da stehen Namen drauf, die ich kenne. Da bin ich gespannt. Welche Schauspielerin wurde 2001 zur Sonderbotschafterin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR ernannt? Judy Winter, Meg Ryan, Angelina Jolie oder Nicole Kidman? Oh, ich weiß es nicht. Was für ein Frank, der liest beim Friseur immer die Bunte. Genau, weil ich gehe immer montags zum Friseur. Aber ich glaube, der Witz, der zieht nicht mehr, ne? Nee, jetzt naja. Im Moment nicht. Judy Winter, Meg Ryan, Angelina Jolie oder Nicole Kidman? Wer ist Flüchtlingshilfswerk Sonderbotschafterin? Ich sag Meg Ryan. Du sagst Meg Ryan. Meg Ryan. Hätte ich mir auch gewünscht, weil ich die mag. Dann nehme ich die Kidman. Du nimmst die Kidman. Schön. Hättet ihr gesagt Angelina Jolie, dann wäre es richtig gewesen. Ach, naja, gut. Ja, genau. Mit ihrem Brett, dem Pit. Ich habe halt gedacht, dass die sich eher für Kinder oder sowas organisieren, deswegen habe ich die ausgeschlossen. Ja, Flüchtlingshilfswerk. Ja, naja. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht war das auch der einzige Job, der noch frei war. Das, was der PR-Mann sagt. Genau, genau. Na gut. Das, was die Agentur sagt. Geh da mal hin und lächelt, Marisch. Genau. In welchem Jahr erhielt Barack Obama den Friedensnobelpreis? 2005, 2009, 2012 oder 2014? 2014. Den Friedensnobelpreis. Barack Obama erhielt ihn in 2009. Neun. Mhm. Schon wieder so lange her. Ja. 2009. Okay. Dann wie lange ist der hier Entenhausen-Donald schon jetzt da? Ja, doch, doch. Auch schon einiges, ne? Ich habe gerade einen kurzen Moment gebraucht. Ach so. Entenhausen-Donald? Ja. Gut, das hätte ich aber auch nicht gewusst. Aber da irgendwie Europa hat auch mal Friedensnobelpreis irgendwie bekommen, oder? Ganz Europa, war da immer auch was Komisches? Naja. Ich weiß nicht. Wie? Oh, jetzt gibt's was zum Rechnen. Oh, das ist schwierig. Oh, das ist schwierig. Mach weiter. Nee, das müssen wir machen. Weil, okay. Wie alt wäre Elvis Presley am 8. Januar 2015 geworden? Wäre er 70 Jahre geworden, 75 Jahre, 80 Jahre oder 90 Jahre? Ach du Kacke. Oh, Entschuldigung. Was nochmal? Wie alt wäre Elvis Presley am 8. Januar 2015 geworden? 70 Jahre, 75 Jahre, 80 Jahre oder 90 Jahre? 80. Wie gesagt, 80. Ich weiß nicht, wann der geboren ist. Kannst du denn begründen, wie du auf die 80 kommst? Die Scrabble-Tante. Ach, die Scrabble-Tante wieder. Die ist tatsächlich ganz großer Elvis Presley-Fan. Und ich bin der Meinung, dass 2015 aufgrund des runden Geburtstages ein Musical in Berlin lief zu Elvis Presley. Schauen wir mal gut. Und wir ihr dafür Karten geschenkt haben. Ja. Die Tante ist gut, du. Die war halt. Die hat recht. Er ist 80 geworden, tatsächlich. Da kriegt die Steffi einen Punkt. Siehst du, ja. Man sollte mehr mit seinen Tanten und Omas vielleicht mal zusammen Scrabble spielen. Ja. Das scheint auch bei einem Quiz zu helfen. Cool. Hätte ich auch nicht gewusst, weil ich hätte jetzt wirklich nicht aus dem FF gewusst, wann ist geboren. Dann musst du noch rechnen, hochrechnen auf die 2015. Also ich hatte jetzt wirklich auch nur das Glück, dass wir eben, also wir hatten hier vorm Haus ein riesen Plakat davon an der Bushaltestelle. Und dann hatten wir ihr eben zum Geburtstag so eine Karten da geschenkt. Und deswegen ist das noch so, dass es musste ein runder Geburtstag auf jeden Fall sein. Mhm. Ja, super. So, jetzt kommen wir hier. Pass auf, jetzt geht's nochmal in der Zeit zurück. Wer sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten? Willy Brandt, Konrad Adenauer, Walter Ulbricht, der Walter, oder Erich Honecker? Der war's, der Walter. Der Herr der Ulbricht. Walter. Ja. Mein Gott, Walter. Mhm, genau so. Auf den Boden, der Knallter. So. Ja, bitte, weiter. Ja, schon gut. No further Mike Kruger, thanks you. Okay. Wie alt war der Schauspieler James Dean, als er bei seinem Autounfall ums Leben kam? War der 17, 24, 37 oder 44 Jahre alt? 24. Club der 24. Welches Volk entwickelte die Keilschrift? Waren das die Sumerer, die Assyrer, die Ägypter oder die Babylonier? Oh. Das war Kai und. Ich hätte jetzt gesagt, nicht die Kai-Schrift, nicht die Kai-Schrift, sondern die Keilschrift. Ich hätte jetzt gesagt, die Assyrer, aber als du dann Babylonier sagtest, dann. Ich sag Babyloner. Babyloner. Dann bleibe ich mal bei den Assyrern. Mal sehen, was ich davon han. Hättet ihr Sumerer gesagt? Dann wäre was gewesen. Ach so, auch das noch. Ja. Soweit das hier meine schlauen Kärtchen zulassen. Die Sumerer. Oh, das wisst ihr beide, bin ich mir sicher. Nur die Frage, wer als erste antwortet, wahrscheinlich. Von welcher Firma wurde die Xbox entwickelt? Samsung, Sony, Microsoft oder Sega? Microsoft. Microsoft. Und das ist richtig. Fragen sind wirklich einfach, gell? Ja. Wann erfand Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck? Im 13., 14., 15. oder 16. Jahrhundert? Ja, das ist auf jeden Fall schon lange her. Im 14. Jahrhundert. Nee, Quatsch. Ich sage im 13. Warte mal, der Luther war 1500 anno pief. Wie sagt man denn immer? Ja, dann müsste das das 16. Jahrhundert sein, oder? Habe ich das so richtig? Ach, ja. Ja. Lass uns erstmal definieren, was ist denn das 13. Jahrhundert? Wann war das 19. Jahrhundert? Alles zwischen 1900 und 20. Genau. So, was ist dann das 19. Jahrhundert? Nee, das stimmt doch gar nicht. Doch, dann, ach so. Was ist dann das 15? Alles zwischen 14 und 15. Das sind die Dinge, die kann ich wieder nicht. Also, A, B oder C? C. 1500 irgendwas. Also C, beide C, oder? Ja. Bitte. Ja, stimmt. Yay! In welchem Land fuhr die erste öffentliche Eisenbahn? Extra für einen Frank. Deutschland, Großbritannien, USA oder China oder China, wie immer man es auch aussprechen mag. Wo fuhr die erste Eisenbahn? Deutschland, Großbritannien, USA oder in China? Ich würde sagen USA. Ich würde Großbritannien sagen. Frank sagt Großbritannien und das ist richtig. Wow. Huhu. Ja, als Hobby-Eisenbahner musst du es ja wissen. Was ich sehr charmant finde, nebenbei muss ich jetzt mal hier, das ist jetzt abseits von allem, ich wollte sagen, dass unsere Bandmaschine auf dem Flur steht und da fleißig aufnimmt. Mhm. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Die Bandmaschine, die ist schwerst ist die, defekt. Ja. Ich bin da hier die ganze Zeit schon am rum. Ja. Die ist jetzt mehrfach hintereinander abgestürzt und ich kann mir nicht erklären, weshalb und warum. Da hat das Band gerissen. Und das ist ganz schlecht, wenn so ein Röhrengerät abstürzt. Wo fand denn die Weltausstellung Expo im Jahr 2000 statt? In Hannover, in München, Berlin oder in Stuttgart? Die Weltausstellung Expo 2000. Hannover, München. München, Berlin oder Stuttgart? Wo hat das stattgefunden? Bestimmt in München. Steffi sagt München. Stuttgart. Oh, das ist Quatsch, aber ist egal. Expo 2000 hat stattgefunden in Hannover. Das hätte ich jetzt sogar gewusst, weil wir damals mit meinem Arbeitgeber dahin gefahren sind und haben uns das angeschaut. Ah, okay. War das, wo die Arche Noah gebaut haben? Ja, irgendwie so. Oder? Ja, viel so Zeug. Das Coolste war irgendwie, die hatten so eine Halle, da war unten Wasser, nur ein ganz dünner Wasserfilm und unter der Decke war Landschaft spiegelverkehrt. Ja, Im Wasser konntest du oben dann die Landschaft, das fand ich ziemlich abgespaced. War aber nichts, wo du jetzt mit zwei Bier noch hättest reingehen können, dann hättest du wahrscheinlich dich spontan entleert. Ich muss mal ganz schnell hier weg. So, machen wir noch eine Fußballfrage für den Frank. Oh ja, gerne. Mhm. Wie oft wurde die Pierre Littbarski. Okay, das gibt einen Punkt. Posten. Das gibt einen Punkt für mich für das Reinrufen. So. Ich habe leider keine Trillerpfeife zur Hand. Sonst hätte ich jetzt ich aber. Aber dann lass mich erst die Kopfhörer rausnehmen. Ja. Wie oft wurde die Fußball-WM auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen? Einmal, zweimal, dreimal oder am Ende noch nie? Noch nie. Nee, glaube auch nicht. Afrika? Nee. Nee, stimmt doch gar nicht. Warte mal. Doch, einmal. Einmal? Jetzt sag mir noch wo? In Südafrika. Und das ist richtig. Ach, ja. Ach Gott. Ja, Mina, hey. Okay. War das der offizielle Jingle? Genau. Ah, schön. Von der Shakira. Shakira. Ich erinnere mich. Ich hatte das jetzt im Kopf. Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Shakira. Vor Shakira vielleicht, aber ein Song nicht. Na gut. So, was machen wir? Zeugen der Zeit oder Wunder der Technik? Was wollt ihr? Oder die 2000er? Komm, die letzten drei machen. Soll Steffi entscheiden. Ja. Letzten drei Fragen und ihr sagt, was ihr wollt. Zeugen der Zeit, Wunder der Technik oder die 2000er? Die 2000er. So. Die 2000er. So, der Frank führt mit einem Punkt aktuell. Oh oh. Steffi, hau rein. Ja, also wenn Frank gewinnt, gewinnt er hiermit offiziell einen Platz bei uns im Unterhaltungszimmer. Juhu! So. Sprechen wir dann über die Nebenniere? Genau. Oder muss ich mich ja jetzt einlesen? Das war jetzt ein netter Side-Effekt. Ich dachte mit Hau rein eigentlich, dass du das Ruder noch rumreißt. aber einfach spontan einen Preis raushauen, finde ich auch okay. Das ist... Sehr cool. Aus welchem Land stammt denn der 2013 gewählte Papst Franziskus? Kommt er aus Deutschland, Argentinien, Polen oder Mexiko? Polen. Franziskus? Papst Franziskus 2013 gewählt. Das war doch das, wo wir das zweite Mal Papst geworden sind, oder? Nee. Der also es ist der Antierende, glaube ich, auch der Franziskus. Der Franziskus kommt aus Argentinien. Ach so, wenn es der Amtierende ist, ja, dann hast du da recht. Der Johannes Paul kam aus Polen. Ja, ich meine, der käme aus Argentinien. Der kann kommt das aus Argentinien, sein? Das stimmt, ja. Hey, gebe ich der Steffi jetzt auch mal einen Punkt. Nee, ich habe Polen gesagt. Also das Polen ist. Das wird aber eng jetzt. Die nächsten zwei müssen jetzt aber. Schauen wir mal. In welchem Land starb Udo Jürgens im Dezember 2014? Starb der in Portugal, Dänemark, in der Schweiz oder in Deutschland? In Dänemark. Udo Jürgens. In der Schweiz. Udo Jürgens ist in der Schweiz verstorben. Ja. Ach Mann. Weil der in der Schweiz gewohnt hat. Und oft ist es so, dass Menschen da, wo sie wohnen, das klingt logisch. Ist nicht immer so, aber... Es sei denn, Sie sind gerade im Flieger nach Amerika. Ja, das ist dann natürlich doof. Ja, gut. Also, komm, machen wir letzte Frage für heute jetzt. Schauen wir mal irgendwas was Schönes hier, was keiner beantworten kann. Wie viel Passagiere kann das 2014 vom Stapel gelaufene Kreuzfahrtschiff Quantum of the Seas beherbergen? Passen da 770 Leute drauf? Passen da 2400 Leute drauf? Du Scheiße. Passen da 4905 Leute drauf? Oder ist das ein Schiff, wo unter Umständen sogar 6360 Leute Platz haben können? Nee. So, also 2014, das Kreuzfahrtschiff. 770, 2400, 4905 oder 6360 Menschen. Wie viele Passagiere haben auf diesem mich erschrecken diese hohen Zahlen total. Ich hätte jetzt gedacht 800 und dann kommt da nicht mehr viel. Ja, weil für dich Kreuzfahrtschiff immer noch Traumschiff ist und da hast du nur 50 Charaktere, die da rumlaufen. Nee, ich verstehe ich auch. Für mich ist Kreuzfahrtschiff eher die Stenaline, die von Frederikshavn nach Göteborg. Das ist eine Fähre, Frank. Das ist eine Fähre. Das ist aber die einzige Kreuzfährefahrt und 70 Autos. Was machst du denn? Ich mache eine Kreuzfahrt von Hirtshals nach Oslo. Allein. Schöne Grüße nach Kiel an den Christoph an der Stelle, falls es hört. Da habe ich auch schon gestanden bei der Stena-Line in Kiel. Also Kreuzfahrtschiff. Schön. Kreuzfahrtschiff, Großkreuzfahrtschiff, weiß ich nicht, Quantum of the Sea heißt die. Genau, die heißt genau. Quantum of the Seas, also nicht nur auf der Seas. See, ja, die Mehrzahl der Seen. Es geht dann also noch über mehrere Meere. Man kann auf mehreren Seen fahren. Denn da fällt mir ja ein, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Auf mehreren Fahrten sehen. Titanic zum Beispiel. Wie viele Leute sind da umgekommen? Dann hast du ungefähr einen Blick. Kannst du noch mal A, B, C, D vorlesen? Ja, kann ich. A, B, C, D. Super. Sehr schön. Also unter den Umständen. 4.137 und der Koch. Nein, also 770 wäre A, B wäre 2.400, C wäre 4.905 und D wäre 6.360 Passagiere, die da drauf passen. Passagiere? Ich habe gerade, ach du liebe Zeit, das musst du dir mal vorstellen. Ja, du musst die Crew abziehen. Da wäre ja noch die Crew mit dabei. Ich nehme C einfach, weil das so eine unlogische Zahl ist mit der 5 hinten dran. Und das ist in Bussen auch immer so. Ja, ich nehme auch C. Ich nehme auch C. Okay. Das hat mich überzeugt mit den Bussen. Als großer Fan des Flixbusses muss ich auch irgendwas mit Bussen nehmen. Sehr schön. Und genau das frage ich mich auch jetzt schon die ganze Zeit. wie kommt man auf die 5 hinten? Weil das ist die richtige Zahl. 4.000 Leute passen. Passagiere sind da. Bestens. Kann das beherbergen? 4.000 mit Einzelkabinen. 5. Warum man die 5? Meine Fresse. Jetzt ist das da auch noch die Frage, wie viel Kilo dürfen die dann insgesamt wiegen, die 4.000? Das ist egal. Fett schwimmt um. Aber ich weiß das. Natürlich richtig. Da musste die Crew muss ja auch noch mit drauf. Da ist ja, da muss, einer muss ja kochen, einer genau. muss Steuer halten. Genau. Und einer muss die Klo putzen. Und also einer muss die Betten machen. Da musst du also noch 5 drauf rechnen. Ja, dann sind es ja 4.910. Dann ja, ist ja. Das ist eine schöne Zahl, ne? Damit hat der Frank gewonnen. Juhu. Ja, Frank, dann das hast ist du der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Einladung ins yeah. Unterhaltungszimmer gewonnen. Genau, du hast eine Einladung ins Unterhaltungszimmer gewonnen. Da sind wir dabei. Das ist prima. Machen wir denn jetzt dann die Nebenniere oder den Hypothalamus? Das Thema kannst du mitbringen. Ja. Ah, die S-Durst-Stimmung der Snare Drum. Ja. Ja. Und zwar mit 13 Punkten. Die Steffi hat 11. Naja. 3. Ist jetzt ja falsch. 6 Fragen wurden falsch beantwortet. Was denn? Auch die mit dem Litbarski war falsch. Sag noch zweimal, dann ziehe ich dir 3 Punkte ab. Wer nee, mach mal nicht. Wer kennt noch Pierre Litbarski? Ja, so. Ich. Siehst du? Und der Ralf Schmitz bestimmt auch, wenn er kommt. Und da bin ich mal gespannt, ob die Steffi und der Ralf Meier auch Pierre Littbarski kennen. Da können wir dann im Unterhaltungszimmer klären. Ich werde mich bis dahin informieren. Noch ein Thema. Wie viele Themen haben wir bis jetzt gesammelt? Bestimmt schon 10, ne? Der Pierre Littbarski hat aber bestimmt schon mal Sommerrollen gegessen. Ja, ja, ich kämpfe noch mit dem Winterspeck, während andere schon die Sommerrollen essen. Ja, ich recycle ja, ich nutze den Winterspeck von letzten Jahr, dieses Jahr nochmal. Sehr schön. Aber ernsthaft, bei dem Begriff Sommerrollen habe ich so an mir runtergeguckt und habe gedacht, ja, ich hätte auch noch die ein oder andere von den letzten Jahren. Aber wen interessiert das schon? Aber da gibt bestimmt auch ein Original, ich glaube, es ist japanisch, das Gericht. Bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, es ist japanisch, haben die jetzt zumindest gesagt, es ist japanisch. Aha. Da gibt es bestimmt auch einen japanischen Ausdruck für. Ja, bestimmt. Nee, das war jetzt schon wieder mehr die arabische Rhythmik. Mitsubishi, irgendwas? Hyundai... Fukushima. Rolle. Ein strahlendes Lächeln. Genau, und wer uns sagen kann, wie die Sommerrolle auf Japanisch heißt und wie sie ausgesprochen wird, der schickt uns bitte einen Audiokommentar. Genau. An unsere E-Mail-Adresse storymydogstoldme@gmail.com. Nee. Hui. Kann man die nochmal nachlesen? backhauscast@gmail.com. Oder wer sonst einen guten Vorschlag hat, was wir hier mal machen können oder was wir nicht mehr machen können. Wer ein oder 10-seitiges Quiz einreichen möchte. Ja, oder ob wir was ganz sein lassen sollen. Oder wer meint, er hätte eine Idee. Das haben ja schon viele gesagt, wir sollen es ganz sein lassen. Ja, ja, viele sind nicht unbedingt genug. Das ist eine hohe Schmerzgrenze. Also, mehrere Frank, Ärzte gewarnt, ich soll nie wieder einen Purzelbaum machen. Gut. Ich habe Ralf darüber informiert, dass du Gast bei uns sein darfst, dass du dieses große Los gewonnen hast. Er freut sich unglaublich. Seine erste Frage war gleich, wann und welches Thema? Sehr gut. Und ich habe geschrieben, wann weiß ich noch nicht genau. Thema Nebenniere und Pierre Littbarski. Die Nebenniere des Pierre Littbarski. Er freut sich sichtlich. Im Kontext der Hinzunahme von Sommerrollen Trotz Winterspeck. Ah, das schreibe ich noch dazu. Die Nebenniere, das unterschätzte Organ. Vielleicht kann man das Unterhaltungszimmer dann die Frage beantworten, wie man das in Japanisch richtig ausspricht. Ja. Ah, ich habe schon mal geguckt, das Unterhaltungszimmer ist ja hier auch ganz da unten. Da wollen unten. Sie dir 14 süß-sauer? Ja. Gut. Ja. Ja, prima. Wir vereinbaren einen Termin auf dem Telegram. Sehr gut. Genau. Machen wir einen Termin noch in diesem Halbjahr. Ist richtig. Ja, solange Homeoffice noch aktiv ist, passt das. Kriegen wir hin. Da hast du die Kopfhörer sowieso auf der, auf der Ommel. Da kannst du die verwachsen ja so langsam mit den Ohren schon. Und von daher. Ja, ich habe mir jetzt auch gewundert, was das für ein komisches weißer Pömpel war, der am Wattestäbchen hing. War das die Earpods? Naja. Ach. So, fange ich an zu plaudern. Jetzt lass uns. Ja. Tja, so Zeit für eine Kurzhaarfrisur, um den Kopfhörer da mal rauszuschneiden. Seien Sie vorsichtig, das ist ein Sennheiser, der war teuer. Genau. Oh ja, da kann ich auch noch ein schönes Schmankerl zu erzählen. Oh ja, gerne. Wir wollten ein paar Sennheiser PC5 bestellen. Ah. Und haben das dann über eine Elektronik-Großhandelskette versucht. Mhm. Und da hieß es, ja, das ist gar kein Problem. Die bekommen sie Mitte April. So, aus Mitte April wurde Ende April. Und die heutige Nachfrage war, die Firma Sennheiser wartet auf die Zulieferbauteile für dieses Headset. Und diese sind für den 30.06. avisiert. Und da habe ich dann gesagt, also das bedeutet, am 30.06. kommen dann eventuell die Teile. Dann müssen die noch gebaut werden. Dann kommen die in den Einzelhandel. Und dann kriegen wir die eventuell irgendwann im August. Ne, danke. Was fehlt denn? Der Rubbelbuchstabe N für das. Ich keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Teil, das in China hergestellt wird. Oder das ganze Teil, was in China hergestellt wird. Ich weiß das nicht. Ja, das war auf jeden Fall eine Hinhaltetaktik sondergleichen. Von einer großen Elektronikkette. Die hier nicht weiter genannt werden. Nee. Mach ich nicht mehr. Ich hätte aber besser. Kannst du machen, reagiert eh keiner. Ja, also wurscht. Ist ja Backhauskasse für so wurscht. Ja, also ich hätte es mir besser bei Amazon geklickt und dann wäre ich damit eine Ecke weg gewesen, als es noch gab. Naja, das ist, wenn man den Einzelhandel stützen will. Ja, so ein Lieferdatum steht gern mal in den Sternen. Ja. Herrlich. So. Kleopatra, zeig mir die Pyramiden. Er singt. Ich singe Tschüss. Chris. Der Frank singt Chris Howland Songs. Gehen Sie in die volle Deckung. Genau. Schalten Sie jetzt Ihren Podcatcher aus. Legen Sie ihn weit weg. Einfach abschalten. Kommt nichts mehr. Alle anderen Feeds werden gleich gelöscht im Anschluss dieser Sendung. Das tut uns leid, aber wir haben uns extra Mühe gegeben, da was einzubauen. Bei den gängigen Podcatchern Pocketcast, Antennapod, Spotify, iTunes. Volksempfänger, gab es auch mal einen Podcatcher, der hieß Volksempfänger. Ich glaub, echt? Ja, ich glaube, ich kenne sogar jemanden, der den noch benutzt. Ach, wie lustig. Volksempfänger. Genau, und Podcast Addicted. So, dann wird die auch mal alle genannt. Also kann ich hier Fleißkärtchen hier ausfüllen. Schön. Sehr gut, Haken ran. Und warum gibt's den nicht mehr? Ist der auch unter diese Political Correctness Geschichte gefallen, oder? Nee, der war einfach scheiße. Also, ja gut, dann. Dann ist das ja auch okay. Ich weiß ja nicht, ob es den noch gibt. Kann auch sein, dass es den noch gibt. Die gibt's ja wie Sand am Meer. Und gefühlt immer mal zwischendurch, wenn mal jemand wieder Langeweile auf Twitter hat, dann fragt er, womit hört ihr denn den Podcast an? Dann schreibe ich jetzt immer zurück mit den Ohren. So. Nur ne, das bisschen Anatomie, was ich kann. Pudelde. Kann man ja dann auch. Ja. Ich bin eigentlich fertig soweit. Ich rede nur noch, weil ein Mikrofon noch an ist. Ach so. Das ist wie beim Essen. Ich esse nur noch, weil noch was da ist. Ist noch was da, also ja, wird auch noch was gegessen. Solange Mikrofon noch an ist, rede ich auch noch weiter. Na dann, rede. Hier kommt gleich noch ein Gastbeitrag. Vorspulen. Ja, spul mal vor. Ernsthaft, jetzt sollen wir noch warten, ansonsten ich würde mich dann verabschieden an der Stelle eigentlich. Also zumindest was die Aufnahme betrifft. Wir warten. Bitte ganz kurz warten. Ja, okay. Wir spielen jetzt Fahrstuhlmusik ein. Jetzt kommt. Das ist Tiki. Ja, sowas kenne ich wieder, so eine Sauflieder. Das ist mein Lieblings-Karaoke-Song. Tequila. Tequila. Genau, und dann extra ein Textblatt dafür schreiben. Genau. Wodka, ach, schon wieder falsch. Immer. Und auf dem Textblatt steht dann die. Sag mal hallo. Hallo. Hallo! Ja, hallo! Oh, das Krümelkind! Sag mal, oh, Feuer! Du hast Feuer? Ja, guck! Was ist das? Ein Kabel! Ja, schönere Schlussworte könnten wir kaum finden. So, wir sagen jetzt zusammen Tschüss! Ja. Tschüss! Die und gute Nacht, jetzt wird der Schluss gemacht. Das ist eins dieser Lieder, wo ich immer bei. Ja, so. Steffi, wir danken dir ganz herzlich für deine Gegenwart heute in unserem Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich wieder mal da sein durfte. Sehr gerne. Ich freue mich riesig aufs Unterhaltungszimmer. Mal sehen, was wir dann sprechen tun. Ja. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Nein, bei allen Zuhörern und der Zuhörerin hier im Chat. So. Und lieben Dank an den Klaus fürs Hiersein heute. Ja, sehr, sehr gerne. Das. Immer. Solange ich mitmachen darf, bin ich dabei. So einen Satz habe ich auch schon mal gehört. Jetzt, aber der Nachwuchs kommt, du hörst es schon im Hintergrund. Genau, ja. Es geht immer weiter auf der Hühnerleiter. Genau. Das ist nun mal so. Genau, ja. Und ja, in dem Sinne verabschieden wir uns heute in der Folge 38 mit einem fröhlichen Bis denne. Jo, servus. Bis denne.